Sag, alle Fürsprache gehört Allah allein. Ihm gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Hierauf werdet ihr zu ihm zurückgebracht.